Lektion 3, Übung 3. Volkshochschule Ottobrunn. Mein Name ist Feistel. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Herr Feistel. Hier ist Samira Mutinda. Ich interessiere mich für den Kurs Windows XP Grundlagen. Haben Sie die Kursnummer? Ja, Moment. Die Kursnummer ist 54 30 01. Warten Sie. 54 30 01. Einführung ins Betriebssystem Windows XP für 24 Teilnehmer. Richtig. Im November. Zweimal dienstags und zweimal donnerstags. Pro Abend 3 Stunden. Genau. Abends immer von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Insgesamt also 12 Stunden für 98 Euro, einschließlich Lehrbuch. Ja, gut. Sind da noch Plätze frei? Bis jetzt haben wir 18 Teilnehmer. 6 Plätze sind also noch frei. Möchten Sie sich anmelden? Ja, bitte. Gut, dann brauchen wir Ihre schriftliche Anmeldung mit Adresse und Kontonummer. Gern per Mail.